Koch ich eine, kochst du aus, ich drück die Play, drückst du Pause, geh ja, wir gehen ins Dorf, jetzt setze mich hin, durchs Dorf, Stefan, ich sag, bestreitest du es an. Wiener Strache, THC, blauer Drache, ja, dass ich nicht lache. Ecstasy, MMC, MDMA oder Cookies, darauf scheiße, ich bin nur auf immer Smoothies, Vanille, Kipferl, Linseraugen oder Schokokeksis. Und ich sag's nochmal, diesen Kroko, fetzig. Dies ist der dumme Mann, weil ich eigentlich in dem Land, Euler, heute hatten wir Zangengang aus unserem Sound. Und die, warum machen wir eigentlich einen zweiten Part? Ich wollte das nicht tun, doch ich verbreite mir aber Fahrt. Blöde Frage, Mr. Trap, warum rap ich hier mit dir? Na weißt du, so beeindruckt warst, wie ich rappt hab auf dem Stier. Was für ein Stier, meinst du den aus Beef da da? Ich find ihn mega geil, checkst was ich da sag? Das ist auch so, was heute siehst du auch aus so. Das wär mal den anderen, es hat es verloren, auch aus so. Wir sind die Sieger. Es ist der zweite Teil vom ersten, also cool. Let's go! Okay, zweiter Teil, es ist noch immer einfach so. Und deine Reime sind noch immer einfach fürs Klo. Ich baue mir jetzt nen Jolly und lass mich gehen, denn ich will erst wieder morgen stehen. Und was auf mich zukommt, wird im Morgengang sehen. Es gibt immer ein paar Trotten, die sagen, ich arbeite zwang. Doch ich mach Sachen da in einer Tour, die keiner mitkriegt. Einfach so schreibe Lyrics, oder kennst du es, meine Hits spielen? Könnt ihr seine Hits spielen, verbreitet sie im Netz. Danke für die Proben, das macht was reit, das ist so nett. Sag mir, ist der La Merda, was soll das heißen? Ich weiß immer genau, so in die Richtung, der ist zum Scheiß. Und Dom, die erklärst mir mal bitte deinen Namen. Das ist verküsst von Mini Captain, man glaubt es kaum. Und wieso machen wir zwar da eigentlich ein Schein? Weil wir beide nicht mehr aufhören können. Zu rein! Es ist einfach so, was heute siehst du auch aus so. Es wär mal den anderen, es hat es verloren, auch aus so. Wir sind die Sieger, es ist einfach so, auch aus so. Es ist der zweite Teil vom ersten, also cool, auch aus so. Let's go! Müsst du rappen, müsst du schreiben, müsst du bist man und Erfolg, dann mach's einfach so und gehst mit 20, 15 Gold. Willst du rappen, willst du schreiben, willst du bist man und Erfolg? Dann mach es einfach so und geh mit 20, 15 Gold. Willst du rappen, willst du schreiben, willst du bist man und Erfolg? Dann mach's einfach so und gehst mit 20, 15 Gold. Willst du rappen, willst du schreiben, willst du bist man und Erfolg? Dann mach es einfach so und geh mit 20, 15 Gold. Diese Texte machen nie einfach so krank. Einfach so krank. Ich bin ein Genie. Rappen kannst du nie. Na. In Freezy, wo immerhin in unserem Bären. In unserem Bären. Wir haben ein Gehirn, wir wollen nicht mehr. Wir wollen nicht mehr. Das ist einfach so, was heute siehst du auch aus so. Das wär mal den anderen, es hat es verloren, auch aus so. Wir sind die Sieger, das ist einfach so, auch aus so. Das ist der zweite Teil vom ersten, also cool, auch aus so. Let's go! Das ist einfach so,